Marion kann sich bei ihrer Unaufmerksamkeit nicht auf Schüchternheit hinausreden, sagte Elinor. Für falsche Scham kennt sie ihren Wert zu gut, erwiderte Edward. Schüchternheit ist nur die Folge von irgendwelchen Minderwertigkeitsgefühlen. Wenn ich mich selbst überzeugen könnte, dass mein Benehmen vollkommen gelassen und gewandt wäre, dann wäre ich nicht schüchtern. Aber sie wären immer noch verschlossen, sagte Marion, und das ist schlimmer. Edward starrte sie an. Verschlossen? Bin ich verschlossen, Marion? Ja, sehr. Ich verstehe Sie nicht, sagte er und wurde rot. Verschlossen? Wieso? Inwiefern? Was soll ich Ihnen denn offenbaren? Was meinen Sie? Elinor beobachtete seine Bewegung mit Erstaunen, aber sie versuchte das Thema lachend zu überspielen und sagte zu ihm, »Sie sollten meine Schwester gut genug kennen, um zu verstehen, was sie meint. Sie sollten wissen, dass sie jeden verschlossen nennt, der nicht so schnell redet wie sie und alles, was sie bewundert, nicht mit derselben Begeisterung bewundert.« Edward gab keine Antwort. Er verfiel ganz in seine alte Ernsthaftigkeit und Nachdenklichkeit und saß eine Zeit lang wortlos und in sich gekehrt da. Elinor beobachtete mit Besorgnis die niedergeschlagene Stimmung ihres Freundes. Sein Besuch bereitete ihr keine ungeteilte Freude, solange er selbst anscheinend so wenig Vergnügen daran hatte. Es war offensichtlich, dass er unglücklich war. Wenn es nur ebenso offensichtlich gewesen wäre, dass er immer noch dieselbe Zuneigung zu ihr hegte, die sie zweifellos früher in ihm hervorgerufen hatte. Aber bisher schien es sehr ungewiss, ob seine Vorliebe für sie noch anhielt. Und seine Verschlossenheit ihr gegenüber widerrief, was ein vielsagender Blick ihr einen Augenblick vorher zu verstehen gegeben hatte. Er gesellte sich am nächsten Morgen im Frühstückszimmer zu ihr und Marion, bevor die anderen heruntergekommen waren, und Marion, der immer daran lag, das Glück der beiden zu fördern, überließ sie bald sich selbst. Aber bevor sie auch nur halb die Treppe hinauf war, hörte sie die Wohnzimmertür aufgehen, und als sie sich umdrehte, sah sie zu ihrer Überraschung Edward herauskommen. »Ich gehe ins Dorf, um nach meinen Pferden zu sehen«, sagte er, »da sie noch nicht zum Frühstück fertig sind. Ich bin bald wieder da.« Edward kehrte voll neuer Bewunderung für die umliegende Landschaft zu ihnen zurück. Auf seinem Spaziergang ins Dorf hatten ihn die Ausblicke ins Tal sehr beeindruckt, und auch vom Dorf aus, das viel höher lag als ihr Haus, bot sich ihm ein Rundblick über das Ganze, der ihm außerordentlich gefallen hatte. Dies war ein Thema, mit dem er bei Marion auf Interesse stieß, und sie war im Begriff, ihre eigene Bewunderung für die Szenen zu beschreiben und ihn eingehender über die Gegenstände auszufragen, die ihm besonders aufgefallen waren, als Edward sie mit den Worten unterbrach: »Sie dürfen nicht zu weit gehen mit Ihren Fragen, Marion. Bedenken Sie, ich verstehe nichts vom Pittoresken, und Sie werden sich über meine Unwissenheit und meinen Mangel an Geschmack ärgern, wenn wir in Einzelheiten gehen. Ich nenne Hügel steil, wenn ich kühn sagen, Landschaftsblicke sonderbar und unkultiviert, wenn ich unregelmäßig und zerklüftet sagen sollte, und entfernte Gegenstände undeutlich, wenn ich sagen sollte, dass sie in dem sanften Medium einer diesigen Atmosphäre verschwimmen. Sie müssen sich mit der Bewunderung begnügen, die ich ehrlich vertreten kann. Ich nenne es eine sehr hübsche Gegend. Die Hügel sind steil, die Wälder anscheinend voll von gutem Holz, und das Tal sieht gemütlich und einladend aus, mit üppigen Weiden und mehreren adretten Bauernhäusern hier und da verstreut. Es entspricht genau meiner Vorstellung von einer hübschen Gegend, weil es Schönheit mit Nützlichkeit vereint, und ich bin sicher, dass sie auch pittoresk ist, weil sie sie bewundern. Ich glaube gern, dass sie voller Felsen und Klippen, graue Moos und Dickicht ist, aber das ist alles an mich verschwendet. Ich verstehe nichts vom Pittoresken.« »Ich fürchte, Sie haben nur zu Recht«, sagte Marion. »Aber wie können Sie auch noch stolz darauf sein?« »Ich vermute«, sagte Elinor, »dass Edward, um einer Art von Affektiertheit zu entgehen, in eine andere verfällt. Weil er glaubt, dass viele Leute mehr Bewunderung für die Schönheiten der Natur vorgeben, als sie tatsächlich empfinden, und sich über solche Anmaßung empört, täuscht er weniger Unterscheidungsvermögen bei ihrem Anblick vor, als er besitzt. Er ist wählerisch und möchte eben seine eigene Affektiertheit haben.« »Wie wahr«, sagte Marion, »dass die Bewunderung von Landschaftsszenen zum bloßen Jargon geworden ist. Alle täuschen Empfindungen vor und versuchen, den Geschmack und die Gewähltheit desjenigen nachzuahmen, der zuerst definiert hat, was pittoreske Schönheit ist. Ich verabscheue jede Art Jargon. Und manchmal habe ich meine Empfindungen für mich behalten, weil ich keine Worte dafür finden konnte, die nicht abgedroschen und völlig sinn- und bedeutungsleer waren. »Ich bin überzeugt«, sagte Edward, »dass Sie das Entzücken, das Sie beim Anblick einer hübschen Aussicht zu empfinden behaupten, auch wirklich empfinden. Aber dafür muss Ihre Schwester mir auch zugestehen, dass ich nicht mehr empfinde, als ich behaupte. Mir gefallen hübsche Aussichten, aber nicht nach pittoresken Gesichtspunkten. Krumme, verwachsene, windschiefe Bäume gefallen mir nicht. Ich mag sie viel lieber, wenn sie groß, gerade und gesund sind. Verfallene, wackelige Häuser gefallen mir nicht. Ich kann Brennnesseln oder Disteln oder Heidekraut nicht leiden. Ich habe viel mehr Vergnügen an einem gemütlichen Bauernhaus als einem Wachturm. Und eine Gruppe sauberer, glücklicher Bauern gefällt mir besser als die malerischsten Banditen der Welt.« Marion sah Edward voller Staunen, ihre Schwester voller Mitleid an. Elinor lachte nur. Das Thema wurde nicht weiter verfolgt, und Marion schwieg in Gedanken versunken, bis ein neuer Gegenstand plötzlich ihre Aufmerksamkeit erregte. Sie saß neben Edward, und als er seine Teetasse von Mrs. Dashwood entgegennahm, hatte sie seine Hand so unmittelbar vor sich, dass ihr an seinem Finger ein Ring mit einer Haarlocke in der Mitte sofort ins Auge fiel. »Ich habe sie noch nie einen Ring tragen sehen, Edward«, rief sie. »Ist das Fannys Haar? Ich erinnere mich, dass sie es ihnen versprochen hatte, aber ich hätte ihr Haar für dunkler gehalten.« Marion hatte gedankenlos ausgesprochen, was sie empfand, aber als sie sah, wie sehr sie Edward damit wehgetan hatte, stand ihre eigene Betroffenheit über ihre Gedankenlosigkeit der seinen in nichts nach. Er wurde über und über rot und erwiderte mit einem kurzen Blick auf Elinor, »Ja, es ist das Haar meiner Schwester. Die Fassung verändert den Ton ja immer.« Elinor hatte seinen Blick aufgefangen und sah ebenfalls betroffen aus. Dass es sich um ihr eigenes Haar handelte, davon war sie ebenso überzeugt wie Marion. Der einzige Unterschied in ihren Schlussfolgerungen bestand darin, dass Marion es als freiwilliges Geschenk ihrer Schwester betrachtete, während Elinor genau wusste, dass er es ihr heimlich entwendet oder es sich sonst wie auf eine ihr unbekannte Weise angeeignet hatte. Sie war allerdings weit davon entfernt, es als Affront zu betrachten, und indem sie so tat, als habe sie den Vorfall nicht bemerkt und unmittelbar von etwas anderem sprach, beschloss sie im Stillen, die nächstmögliche Gelegenheit wahrzunehmen, das Haar genauer zu betrachten und sich endgültige Gewissheit zu verschaffen, dass es auch genau dem Farbton ihres Haares entsprach. Edwards Verlegenheit hielt eine Weile an und verlor sich dann in völliger Geistesabwesenheit. Er war den ganzen Vormittag außerordentlich ernst. Marion machte sich ernsthafte Vorwürfe wegen ihrer Bemerkung, aber sie hätte sich vermutlich schneller verziehen, hätte sie gewusst, wie wenig sie ihre Schwester damit verstimmt hatte. Im Laufe des Vormittags machten ihnen Sir John und Mrs. Jennings einen Besuch, die von der Ankunft eines Gentleman im Cottage gehört hatten und den neuen Gast begrüßen wollten. Mit Unterstützung seiner Schwiegermutter brauchte Sir John nicht lange zu der Entdeckung, dass der Name Ferrers mit F begann, und damit bot sich eine unerschöpfliche Quelle des Spotts gegen die ergebene Elinor, und nur die Kürze ihrer Bekanntschaft mit Edward konnte sie davon abhalten, die Quelle unmittelbar anzuzapfen. So entnahm diese nur einigen sehr vielsagenden Blicken, wie weit sie die Sache dank Margarets Hinweisen durchschauten. Sir John besuchte die Dashwoods nie, ohne sie entweder am nächsten Tag zum Dinner im Herrenhaus zu bitten oder am selben Abend zum Tee. Diesmal beabsichtigte er ihrem Gast zuliebe, zu dessen Unterhaltung beizutragen er sich verpflichtet fühlte, sie zu beidem einzuladen. »Sie müssen heute Abend Tee mit uns trinken«, sagte er, »denn wir sind ganz allein und morgen müssen Sie unbedingt mit uns speisen, denn wir haben eine große Gesellschaft.« Mrs. Jennings unterstrich die Notwendigkeit. »Und wer weiß, vielleicht kommt es sogar zu einem Tanz. Und das wird Sie reizen, Miss Marion.« »Tanzen?« rief Marion. »Unmöglich. Wer soll denn tanzen?« »Wer? Natürlich Sie selbst. Und die Carries und die Whittakers. Was? Sie dachten, keiner dürfe tanzen, nur weil eine bestimmte Person, die ungenannt bleiben soll, abwesend ist?« »Ich wünschte von ganzem Herzen«, rief Sir John, dass Willoughby wieder unter uns wäre. Dies und Marians Erröten erregte Edwards Argwohn von Neuem. »Und wer ist Willoughby?« fragte er mit gesenkter Stimme Miss Dashwood, neben der er saß. Sie erklärte es ihm kurz. Marians Gesichtsausdruck gab eine ausführlichere Antwort. Edward sah genug, um nicht nur die Anspielungen der anderen zu verstehen, sondern auch die Blicke Marians, deren Bedeutung ihm vorher unklar gewesen war. Und als die Besucher sie verlassen hatten, ging er unverzüglich zu ihr hin und sagte flüsternd, »Ich habe eine Vermutung. Soll ich Ihnen verraten, was ich vermute?« »Was meinen Sie?« »Soll ich es sagen?« »Natürlich.« »Also gut. Ich vermute, dass Mr. Willoughby jagt.« Marian war überrascht und verwirrt, aber sie musste doch lachen über seine stille Schalkhaftigkeit, und nach kurzem Schweigen sagte sie, »Oh, Edward, wie können Sie nur? Aber eines Tages hoffe ich, ich bin sicher, Sie werden ihn mögen.« »Daran zweifle ich nicht«, antwortete er eher erstaunt über ihre Ernsthaftigkeit und Bewegung. Denn hätte er es nicht für einen Scherz zur allgemeinen Belustigung ihrer Bekannten gehalten, der nur auf einem Geplänkel oder noch weniger zwischen Mr. Willoughby und ihr beruhte, dann hätte er es nicht zu erwähnen gewagt. Edward blieb eine Woche bei ihnen. Mrs. Dashwood drang ernsthaft in ihn, doch länger zu bleiben. Aber als habe er es darauf abgesehen, sich selbst zu kasteien, war er anscheinend entschlossen, abzureisen, als er sich unter seinen Freunden am wohlsten fühlte. Seine Stimmung, obwohl immer noch sehr unausgeglichen, hatte sich während der letzten 2 oder 3 Tage wesentlich gebessert. Er gewann Haus und Umgebung immer lieber, erklärte, dass er völlig über seine Zeit verfüge, schwankte sogar, wohin er von ihnen aus reisen solle, aber dennoch, abreisen müsse er. Nie sei ihm eine Woche so schnell vergangen, er könne kaum glauben, dass sie schon vorüber sei. Das sagte er wiederholt, und er sagte noch mehr, was ein Beweis für seinen Sinneswandel war und seine Handlungen Lügen strafte. Er fühlte sich in Norland nicht wohl, er verabscheue das Leben in London, aber entweder nach Norland oder nach London müsse er reisen. Er schätze ihre Freundlichkeit über alles, und sein größtes Glück bestehe in ihrer Gesellschaft. Trotzdem musste er sie, entgegen ihren und seinen eigenen Wünschen und ohne irgendwelche Verpflichtungen zu haben, am Ende der Woche verlassen. Elinor schob alles, was an seinen Handlungen unerklärlich war, auf seine Mutter. Und es war ein Glück für sie, dass er eine Mutter hatte, deren Wesen ihr so wenig vertraut war, dass es als Entschuldigung für alles Merkwürdige im Benehmen ihres Sohnes herhalten konnte. Aber enttäuscht und verstimmt, wie sie war, und manchmal sogar verärgert über sein unberechenbares Verhalten ihr gegenüber, war sie alles in allem doch geneigt, seine Handlungen mit all den wohlwollenden Zugeständnissen und großzügigen Konzessionen zu betrachten, die ihre Mutter ihr in Willoughbys Fall auf viel schmerzlichere Weise abgerungen hatte. Seinen Mangel an Lebhaftigkeit, an Offenheit und Beständigkeit schrieb sie vor allem seinen Mangel an Unabhängigkeit und seiner besseren Kenntnis von Mrs. Ferrers Temperament und ihren Plänen zu. Die Kürze seines Besuchs, die Hartnäckigkeit, mit der er auf seiner Abreise bestand, entsprang demselben notgedrungenen Wunsch, der gleichen unausweichlichen Notwendigkeit, sich seiner Mutter vorläufig zu fügen. Der alte, wohlbekannte Streit zwischen Pflicht und Neigung, Mutter und Kind, war schuld an allem. Sie hätte nur zu gern gewusst, wann diese Schwierigkeiten endlich ein Ende nehmen, dieser Widerstand endlich aufhören würde, wann Mrs. Ferrers ein Einsehen und ihr Sohn die Freiheit haben würde, glücklich zu sein. Aber von solchen vergeblichen Hoffnungen war sie gezwungen, Trost in ihrem wiedergefundenen Vertrauen auf Edwards Zuneigung zu suchen, in der Erinnerung an jedes Zeichen seiner Verehrung in Blick oder Wort, das ihr während seines Besuchs in Barton zugefallen war, und vor allem in dem schmeichelhaften Beweis, den er ständig am Finger trug. »Ich glaube, Edward«, sagte Mrs. Dashwood, als sie am letzten Morgen beim Frühstück saßen, »Sie wären ein glücklicherer Mensch, wenn Sie einen Beruf hätten, der Ihre Zeit in Anspruch nehme und Ihren Plänen und Handlungen einen Sinn gäbe. Ihre Freunde hätten sicherlich darunter zu leiden. Sie würden Ihnen nicht so viel Zeit widmen können, aber«, mit einem Lächeln, »einen erheblichen Vorteil hätte die Sache für Sie ganz gewiss. Sie wüssten, wohin sie nach ihrem Aufbruch reisen sollten. »Ich kann Ihnen versichern«, entgegnete er, »dass ich wie Sie jetzt lange über diesen Punkt nachgedacht habe. Es war und ist und wird vermutlich auch in Zukunft immer ein großes Unglück für mich sein, dass ich nie eine notwendige Tätigkeit hatte, die mich in Anspruch nahm, keinen Beruf, der mir Beschäftigung gab oder mir auch nur die geringste Unabhängigkeit erlaubte. Aber leider haben mich meine eigenen Ansprüche und die Ansprüche meiner Freunde zu dem gemacht, was ich bin, ein nutzloses, hilfloses Wesen. Wir konnten uns nie auf einen Beruf einigen. Ich habe immer der Kirche den Vorzug gegeben und tue es immer noch, aber das war meiner Familie nicht fein genug. Sie schlugen die Armee vor. Das war mir viel zu fein. Jura genügte ihren Ansprüchen. Viele junge Männer, die eine Rechtsanwaltspraxis hatten, machten in den besten Kreisen eine glänzende Figur und fuhren in eleganten Einspännern in London herum. Aber ich hatte nichts für Rechtswissenschaft übrig, nicht einmal für diese weniger arbeitsaufwendigen Seiten des Berufs, die die Billigung meiner Familie fanden. Was die Marine angeht, so galt sie zwar als schick, aber ich war bereits zu alt dafür, als zum ersten Mal die Rede davon war. Und schließlich, da ja keinerlei Notwendigkeit für mich bestand, einen Beruf zu ergreifen, da ich ohne einen roten Rock am Leibe ebenso schneidig und aufwendig auftreten konnte wie mit, bot sich für mich alles in allem Müßiggang als das Vorteilhafteste und Ehrenvollste an. Und ein junger Mann von 18 ist im Allgemeinen nicht so ernsthaft entschlossen, sich nützlich zu machen, dass er dem Zureden seiner Freunde nichts zu tun widersteht. Ich wurde deshalb auf der Universität in Oxford eingeschrieben und habe mich seitdem, wie es sich gehört, dem Müßiggang ergeben. »Da Müßiggang nicht zu Ihrem eigenen Glück beigetragen hat«, sagte Mrs. Dashwood, »wird die Folge davon vermutlich sein, dass Ihre Söhne zu so vielen Interessen, Beschäftigungen, Berufen und Geschäften erzogen werden wie Columellas.« »Sie werden dazu erzogen«, sagte er ernster werdend, »mir so wenig wie irgend möglich zu ähneln. Im Empfinden, im Handeln, in ihren Lebensumständen, in allem.« »Na, na, das ist alles nur die übertriebene Folge einer momentanen Niedergeschlagenheit, Edward. Sie sind in melancholischer Stimmung und bilden sich ein, alle Leute, die anders sind als Sie, müssten glücklicher sein. Aber bedenken Sie, dass der Trennungsschmerz beim Abschied von Ihren Freunden von Zeit zu Zeit alle ergreift, unabhängig von Erziehung oder Stand. Erkennen Sie nur Ihr eigenes Glück. Ihnen fehlt nur Geduld. Oder geben Sie dem einen attraktiveren Namen, nennen Sie es Hoffnung. Ihre Mutter wird Ihnen schon rechtzeitig die Unabhängigkeit zugestehen, an der Ihnen so viel liegt. Es ist Ihre Pflicht, und über kurz oder lang wird und muss auch Ihr Glück davon abhängen, zu verhindern, dass Sie Ihre ganze Jugend in Unzufriedenheit vergeuden. Was kann in ein paar Monaten nicht alles geschehen?« »Ich glaube«, sagte Edward, »ich habe auch in vielen Monaten nichts Erfreuliches zu erwarten.« Obwohl sich diese trübselige Stimmung nicht auf Mrs. Dashwood übertrug, machte sie allen den kurz darauf stattfindenden Abschied noch schwerer und hinterließ besonders bei Elinor ein Gefühl des Unbehagens, das zu bekämpfen sie Zeit und Mühe kostete. Aber da sie entschlossen war, es zu bekämpfen und auf jeden Fall den Anschein vermeiden wollte, sie litte unter seiner Abreise mehr als der Rest der Familie, verzichtete sie auf die von Marian bei ähnlicher Gelegenheit so geschickt angewandte Methode, ihren Kummer dadurch zu steigern und zu verewigen, dass sie sich in Schweigen, Einsamkeit und Untätigkeit zurückzog. Ihre Mittel unterschieden sich so grundlegend voneinander wie ihre Ziele und erfüllten ihren Zweck bei beiden. Elinor setzte sich an ihren Zeichentisch, sobald er das Haus verlassen hatte, beschäftigte sich eifrig den ganzen Tag, versuchte die Erwähnung seines Namens weder heraufzubeschwören noch zu vermeiden, interessierte sich anscheinend für die allgemeinen Familienangelegenheiten ebenso wie sonst, und wenn dieses Verhalten ihren eigenen Schmerz auch nicht verminderte, so sorgte es doch wenigstens dafür, dass er sich nicht unnötig verschlimmerte und dass ihrer Mutter und ihren Schwestern eine Menge Sorge um ihretwillen erspart blieb. Ein solches, ihrem eigenen so völlig entgegengesetztes Benehmen erschien Marian ebenso wenig löblich, wie ihr das eigene verwerflich erschienen war. Die Frage der Selbstbeherrschung entschied sie ohne Zögern. Leidenschaftliche Naturen waren dazu außerstande, Nüchterne verdienten dafür keine Anerkennung. Der Einsicht, dass ihre Schwester kühler veranlagt sei, wagte sie sich nicht zu verschließen obwohl sie bei diesem Eingeständnis errötete. Und von der Leidenschaftlichkeit ihrer eigenen Gefühle gab sie dadurch einen schlagenden Beweis, dass sie ihre Schwester trotz dieser beschämenden Überzeugung immer noch liebte und schätzte.